Können wir offiziell anfangen? Jemand soll noch kommen? Warten wir auch noch auf jemanden? Dann heute sind einige von weit weg gekommen, denn wir machen nicht lang, nur so sprechen wir über den Tagesplan, das was sehr wichtig ist. Dann es ist die Sitte, dass man vor dem Retreat die Silas nimmt, in dem Abendessen da im Programm ist, dann nehmen wir 5 Silas, ja, am Anfang. Und dann sprechen wir über den Tagesablauf und dann erkläre ich ein bisschen im Kurzen, was ich in den kommenden 9 oder 10 Tagen, wie viel ist das? Bis 11. oder so. Was ich da, das ist 10 Tage. 9. Kann ich so schlecht rechnen. Ja, was wir da lernen werden, hoffentlich, wird es von Nutzen für alle. Auf jeden Fall, wer hier hat noch nicht meditiert, hat keine Gewohnheit zu meditieren. Erste Mal. Omito. Haben Sie Yoga gelernt oder auch nicht? Na prima. Dann hoffentlich gewöhnen Sie sich schnell. Dann, indem wir nicht alle Einzelheiten besprechen werden, was für die Anfänger wichtig ist, dann kommen Sie als Erste zu Interview, morgen. Interview findet statt jeden Tag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Ist das richtig? Und dann von 15.30 Uhr bis 17 Uhr. So, dann Sie kommen als Erste morgen zu Interview, dann erkläre ich ein bisschen. Dann im Rahmen von Yoga. Wir werden jeden Tag dann morgens, vielleicht wenn es große Interesse gibt, dann ab und zu auch abends werden wir gewisse Yoga-Übungen auch lernen. Das wird helfen. Dann im Rahmen von Yoga erklären wir auch gewisse Einzelheiten, die Details, wie man richtig sitzen soll und wie man richtig atmen soll und so weiter. Dann über den haben Sie alle Tagesablauf? Das hängt aus. Dann ich erkläre das im Kurzen. Wecken ist um 5. Dann ich werde verantwortlich selbst für den Gong. Und alle wohnen hier in diesem Compound. Dann hoffentlich alle hören das klar. Ich werde mich bemühen. Dann schlage ich richtig zu. Dann um 5.30 Uhr gibt es Yoga-Übungen. Wenn das Wetter sehr schön ist, machen wir morgen, machen wir draußen. Wenn nicht, dann machen wir hier. Ich sehe sehr wenig Teilnehmer, dann wir haben genug Platz für die Yoga-Übungen. Wenn es große Interesse für Yoga gibt, indem das Thema, das wir in den nächsten Tagen besprechen werden, sehr eng mit der indischen Yoga-Tradition verbunden ist, wenn es großes Interesse für Yoga ist. Ab und zu machen wir auch abends, vor dem Abendessen. Nicht jeden Tag, vielleicht jeden zweiten Tag. So, dann bis 5.30 Uhr bis 6.15 Uhr Yoga. Dann, ich werde mich bemühen, dass ich die Grundlagen von indischer Yoga und die Beziehung zu der buddhistischen Tradition etwas erkläre, damit sie dann weiter üben können. Dann die Yoga kann ein bisschen länger sein, kann ein bisschen im Buddha-Haus haben wir meistens ein bisschen länger gemacht. Naja, ich bin ja ein Tscheche, dann ist die Zeit ist nicht, und bleibe in Indien zu lang, dann die Zeit ist nicht immer, wird immer nach Minuten, aber ungefähr. Dann Meditation 6.15 Uhr bis 7.30 Uhr. Das ist vor dem Frühstück. Frühstück, halbe Stunde für Frühstück. Und nach Frühstück gibt es selbstlose Arbeit von 8 bis 9. Was da gemacht wird, wer was machen soll, wer wird sich darum kümmern? Thomas. Ist alles schon geklärt. Ja, ist das alles im Gang? Ja? Okay. Dann 9 Uhr bis 10 Uhr wieder Sitzmeditation. Dann wir machen so wie im Buddha-Haus immer nach der Sitzmeditation Gehe-Meditation. Halbe Stunde. Die alten Hasen, die schon einige sind daran gewöhnt, lange Zeit zu meditieren, sie brauchen nicht stehen, aufstehen. Sie können weiter sitzen. Und die wenn das Wetter schön ist, dann Gehmeditation wird dann draußen stattfinden. Wenn es regnet, dann lieber in der Halle, damit diejenigen, die länger sitzen möchten, nicht gestört werden. In der Halle gibt es genug Platz. Ne? Und am besten hoffen wir, dass das Wetter für uns günstig wird, dann draußen ist es besonders schön für Gehmeditation. Aber nehmen Sie immer eine Uhr mit, dass Sie dann spätestens 5 Minuten vor dem Anfang von nächster Meditation schon da sind. Dann vor der Meditation wird es auch Gong geben. Und wer wird verantwortlich? Ist auch schon mal geregelt. Ja, schon geregelt, ja. Okay. Dann 5 Minuten vor dem Anfang von Meditation gibt es auch Gong. Dann, wenn ich nicht da bin, wenn ich da mit euch zusammen meditiere, dann ich werde die Zeit kontrollieren. Wenn ich nicht da bin, dann wer übernimmt diese Aufgabe? Auch schon geregelt. Na, alles geregelt, dann bleibt nur übrig, richtig üben. Dann 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr wieder Sitzmeditation, dann 11.30 Uhr bis 12 Uhr Gehmeditation. Natürlich diejenigen, die weiter meditieren möchten, machen weiter. Dann 12 Uhr bis 14 Uhr haben wir 2 Stunden für Mittagessen. Dann jeder, der braucht, sich ausruhen, kann sich ausruhen. Diejenigen, die dann Gehmeditation draußen üben möchten, ich besonders mag diese Mittagpausen. Kann man ein bisschen im Wald Gehmeditation üben. Die Umgebung hier ist sehr besonders schön. Aber bitte denken Sie daran, 5 Minuten vor Anfang der nächsten Meditation soll man da sein. Dann nach der Mittagpause kommt längere Meditation von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Ich bin daran gewöhnt, meistens mit der Meditation 1,5 Stunden, aber wir machen so halb, mittlere Weg, die nur 2 längere Meditationen, sonst die Meditation wird 1 Stunde. Und diejenigen, die an Meditation gewöhnt sind, natürlich können weiter üben. Indem diejenigen, die weiter üben möchten, hier bleiben, dann die Gehmeditation wird draußen bitte, nicht in Meditationshalle. Dann Uhr bis 16 Uhr Gehmeditation, 16 Uhr bis 17 Uhr wieder immer 1 Stunde Sitzmeditation, 17 Uhr bis 17.30 Uhr Gehmeditation, 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr die letzte Sitzmeditation vor dem Abendessen, dann Abendessen 18.30 Uhr bis 20 Uhr. 1,5 Stunden für Abendessen. Gibt es irgendwelches Programm, das die Übenden machen sollen während dieser Zeit? Nur Abendessen. Thomas? Vielleicht wäre es gut, da ich das Abendessen wegräume und sauber mache in der Küche, dass vielleicht nicht bis 8 gegessen wird, sondern dass wir gemeinsam anfangen und vielleicht, dass ich dann genug Zeit habe, fertig zu werden, bevor es dann wieder muss. Okay. Generell bei allen Essenszeiten. Das gut. Okay, dann regelst du das mit Thomas. Wenn also, ich eine halbe Stunde essen und danach dann den abgewaschen gehen, damit wir mal mit den anderen können, Gehmeditation machen oder auch schon sitzen. Dann von 8 Uhr bis 9:30 ist der Vortrag. Und das Thema, das nach dem Wunsch von meinem Freund Michael, ich werde dann, indem die meisten von uns haben sich lange Zeit mit Atemmeditation beschäftigt. Atemmeditation im Buddhismus ist natürlich in allen Traditionen, nicht nur im Buddhismus, auch im Hinduismus, auch früher im Christentum, ist sozusagen Essenz der Meditation in dem Atem. Es ist nicht zufällig, dass Atem und Atman selbst so ähnlich klingt. Es kommt von demselben Wurzel. Atemmeditation ist in der Tradition, buddhistische Tradition, in dem buddhistischen Yoga ist Yoga von Selbstlosigkeit. Normalerweise Yoga ist Yoga von Verwirklichung von Selbst. Buddhistischer Yoga ist Yoga von Verwirklichung von Nicht-Selbst. Ich erinnere mich, in Sri Lanka gab es einen Mönch, der hieß Anatta. Früher war er ein Sadhu in Indien und hieß Atma. Kam er nach Sri Lanka und mein Lehrer hat ihm Name Anatta. Also Realisation von Selbst ist die Realisation von Nicht-Selbst. Und Realisation von Nicht-Selbst ist die Realisation von Selbst. Was Selbst ist und was Nicht-Selbst ist, auf jeden Fall hoffentlich jeder von uns in sich selbst realisieren wird. Das ist der Ziel von Yoga. Und Thema von den Vorträgen wird die Anapana-Meditation in der nördlichen Tradition. Ich bin auch in der chinesischen Tradition ordiniert und habe ich lange, lange Zeit in China verbracht und auch ein bisschen mit den Tibetanern gelernt. Die Anapanasati-Meditation in nördlichen Traditionen ist sehr wenig bekannt, obwohl es sehr wichtige Meditation ist. in Tiantai-Tradition, in Yogacara-Tradition. Ich werde dann erklären, wie es präsentiert wird in der nördlichen Tradition, besonders in der Yogacara-Tradition. In der, wissen Sie, was Yogacara ist? Die Tradition von bloßen Wahrnehmung. Das heißt, dass die Bedeutung von Verwirklichung ist, dass die ist das Erkenntnis, dass alle Objekte sind Geistobjekte und Natur des Geistes ist dann Natur der wahren Verwirklichung. Es ist Geist und die Geistfaktoren ist dann die einzige Realität, dass wir in der Welt erleben. Das ist die Philosophie von dieser Schule. Wie vielleicht diejenigen, die sich mit chinesischem Buddhismus beschäftigt haben, diese Schule hat dann bedeutenden Einfluss an alle, den chinesischen Buddhismus, praktisch alle Schulen von chinesischem Buddhismus sind direkt oder indirekt mit Yogacara verbunden. In Tibet, die Philosophie ist meistens Madhyamika, aber die Kunst der Meditation ist alles, auch wie es erklärt wird, ist alles basiert als den auf Yogacara-Schriften. Also dieses Thema ist besonders umfangreich. Ich werde nur sehr kurz erklären können, aber was uns interessiert, dann die Anapanasati-Meditation werde ich etwas ausführlicher erklären können. Und dann auch Bezug zu der Yoga-Tradition in Indien. Die Anapanasati-Meditation, wie ich es früher gelernt habe, ist auf Visuddhimagga basiert, was ich in Sri Lanka und Burma gelernt habe, hat nicht so klare Einfluss oder nicht so klare Beziehung zu der Yoga, indischen Yoga-Tradition. Diese nördliche Tradition ist sehr eng mit Yoga-Tradition verbunden, wie es in Patanjali, Yoga-Sutras und so weiter dargestellt wird, erklärt wird. Dann für diejenigen, gibt es hier Studenten von Yoga auch? Jemand? Ja, haben Sie sich mit Yoga beschäftigt? Auch mit Patanjali Yoga Sutra? Nein. Sie haben sich beschäftigt, ja. Das wäre dann sehr interessant. Dann, wenn Heidi mir möchte die Einzelheiten wissen, dann im Interview werde ich dann erklären, weil wir nicht so viel Zeit haben, noch Patanjali Yoga Sutras zu erklären. Auf jeden Fall, das Thema wird dann, ich nehme normalerweise, ich erkläre, mache Wahl von einem Sutra, dass ich das in den Retreat erkläre. Jetzt werde ich dann nur ohne Sutra, nur nach meinem Wissen, was ich weiß, besonders nach Yogacara Bhumishastra, was bedeutendste Schrift vielleicht ist von der Yogacara-Tradition, von Asanga, werde ich die Anapanasati-Meditation erklären. Leider gibt es noch keine Übersetzung von Yogacara Bhumishastra. Yogacara Bhumishastra ist, kann man sagen, für die nördliche Tradition so wichtig wie Visuddhimagga für die südliche Tradition. Aber bis jetzt keine Übersetzung. In Japan gibt es ein Kollektiv von Übersetzern, die jetzt tüchtig daran arbeiten, dass es dann in englischer Sprache übersetzt wird, aber das wird noch vielleicht ein paar Jahre dauern, in dem Yogacara Bhumishastra ist viel umfangreicher als Visuddhimagga. Vielleicht dreimal so groß. Deswegen bis jetzt nicht übersetzt. Genauso wie viele von den Schriften über Meditation in chinesischen Traditionen, die meisten sind nicht übersetzt jetzt, leider. Dann, das ist über Inhalt von dem Vortrag. Ist das interessant für alle? Oder gibt es noch irgendwelche Wünsche, was Sie lernen möchten? Ja, der Vergleich zwischen der südlichen und der nördlichen Auslegung des Anapana. Wir werden vielleicht nicht genügend Zeit haben, aber das können wir dann besprechen im Rahmen von Fragen und Antworten. Nach dem Vortrag, vielleicht mache ich Vortrag eine Stunde oder knapp eineinhalb Stunden, dann danach wird es immer Fragen und Antworten. Im Rahmen von Fragen und Antworten können wir dann etwas ausführlicher besprechen. Sonst im Rahmen von Vortragen werde ich nur sehr kurz das erklären können. Natürlich die philosophische Grundlage von Yogacara ist ganz anderes als von Visuddhimagga. Das werde ich dann auch etwas davon erklären müssen, indem in Yogacara-Tradition, wie ich gesagt habe, alle Objekte der Meditation, überhaupt alle Objekte, sind nur Geistesobjekte. Deswegen auch die Erklärung von Vipassana und Vipassana-Seite ist besonders wichtig in der Theravada-Tradition. Vipassana ist dann ganz auf andere Weise dargestellt als in der Visuddhimagga-Tradition. Und deswegen auch das Verständnis von Vipassana in nördlicher Tradition wird ganz anderes als was wir in Theravada-Tradition haben. Wir können dann im Rahmen von den Vorträgen das ein bisschen erwähnen, aber Sie können natürlich fragen, auch in Interviewzeit. Dann werde ich mich bemühen, das zu erklären. Jetzt, indem die meisten von uns schon an Meditation gewöhnt sind, dann machen sie einfach weiter am Anfang, was sie gewöhnt sind, die Anapana-Meditation oder andere Meditation, was immer sie lernen möchten. Ich werde versuchen, indem ich ein bisschen Erfahrung habe, ich werde versuchen, behilflich zu sein, was immer Thema sie meditieren. Anapanasati wird dann offizielles Thema. Und sie meditieren, wie sie gewöhnt sind. Dann, wenn ich erklärt habe, die Einzelheiten in den Vorträgen, können sie dann später versuchen, das ist unheimlich interessant, dann auch nach den Anweisungen, wie es in Yogacara Bhumishastra gegeben wird, die Anapanasati-Meditation. Es ist besonders für diejenigen, die Yoga gelernt haben, ist besonders interessant. Warum, erkläre ich lieber morgen. Das wird dann Anfang von meinem Vortrag. Ich werde erklären, wie dann die Theorie von Anapanasati-Meditation. Wenn man die Theorie verstanden hat, dann die Praxis wird viel klarer sein. Was kann ich noch sagen über das Thema, den Tagesablauf habe ich erklärt. Ich glaube, es ist okay für alle. Dann bitte versuchen Sie insofern wie möglich, sich an Tagesablauf richten, dass wir, indem wir zusammen meditieren, sind wir wie ein Kollektiv. Jeder, der beeinflusst den anderen, indem er sich Mühe gibt und indem er sich diszipliniert. Und Tagesablauf ist dann die Grundlage der Disziplin. Die zweite Grundlage ist natürlich die morale Seite. In dem Buddhismus ist die Grundlage von buddhistischem Training ist Training in Moralität. Moralität ist die Voraussetzung für Training in Samadhi, das wir hier betonen werden. Auch die Grundlage der Weisheit. In der Tat, in der nördlichen Tradition, was mir besonders gefällt, ist die Moralität nichts anderes als Weisheit und die Weisheit ist nichts anderes als Moralität, was ich sehr vernünftig finde. Sie finden ähnliche Erklärungen in Subhasutta, von Digha Nikaya und so weiter, aber es wird nicht weiter erklärt. Die Weisheit ist die Hauptgrundlage von der ganzen buddhistischen Lehre und von buddhistischem Training, auch in Sila. Man kann nicht auch Sila richtig üben ohne Weisheit. Es wird erklärt in Dhamma Samadana Sutta, dass wenn wir die Silas nehmen, wir sollen uns darüber freuen und üben auch mit Freude, indem wir verstehen sollen, dass die Silas und Übung in Silas ist nichts anderes als Weisheit und Übung in Weisheit. Deswegen, so wird erklärt, derjenige, der das versteht, freut sich bei Sila, indem er versteht, dass er Weisheit übt und freut sich bei Ausübung von den Silas. Damit man sich freuen kann, muss man verstehen. Das ist das Wichtigste. Und diese Silas sollen dann mit Verständnis verbunden werden. Wenn sie ohne Verständnis sind, automatisch, das ist dann sozusagen gegen den Sinn von der buddhistischen Lehre. Die buddhistische Lehre ist nichts anderes als die Lehre von Weisheit. Es ist viel mehr Philosophie als Religion, wie wir das jetzt verstehen im Westen, obwohl ich immer betone, die Bedeutung von Religion ist genau Bedeutung von Weisheit. Religiöse sich wiederbinden zu dem Wahren, das ist nichts anderes als Weisheit. Aber die meisten von uns hier im Westen verstehen es nicht so. Wir verstehen Religion als gewisse Gesetze, die man folgen muss. Aber das ist nicht, was der Buddha sich bemühte zu lernen, nach der buddhistischen Lehre. Wenn man diese Regeln nimmt, man soll sie verstehen, man soll Vertrauen haben, dass es hilft, nicht einfach blind folgen hat wirklich nicht unbedingt positive Wirkung. Also wenn man versteht die Silas, dann freut man sich bei Silas. Wenn man versteht die Ausübung von Silas als Weisheit, freut man sich auch bei Ausübung. Und nach der Dhammasamadana Sutta, es gibt vier Sorten von Praktikanten. Diejenigen, die sich nicht freuen, wenn sie Silas nehmen, indem sie nicht verstehen, dass es auch mit Weisheit verbunden ist, und sich nicht freuen, wenn sie ausüben die Silas. So sollen wir nicht sein. Es gibt auch diejenigen, die sich nicht freuen bei Nehmen von Silas, aber freuen sich bei Ausübung von Silas. Das ist dann, sie freuen sich, indem sie verstehen, dass es auch Übung von Weisheit ist. Und dann gibt es diejenigen, die sich freuen bei den Silas, aber nicht bei Ausübung, weil sie sollen, indem sie Silas üben, sie sollen sich selbst überwinden. Die Weisheit ist auch nichts anderes als der Weg, wie man sich selbst überwindet. Indem man sich selbst überwindet, findet man den wahren Selbst. Und hoffe ich, dass Sie alle hier diesen Ziel haben, dass Sie wahren Selbst finden möchten durch sich überwinden. Diese Silas dann sind sehr nützlich, damit man sich selbst überwindet. Aber sehr nützlich nur, und Voraussetzung ist, dass man sie versteht, nicht einfach blind folgt. Die Silas, wir nehmen nur 5 Silas, das ist die Grundlage. In Indien, der gute Nehru hat sich bemüht, dass diese 5 Silas wird dann neue Moralität für die Welt als Resultat davon, für Freundschaft zwischen den Ländern, besonders zwischen Indien und China. Aber was passiert ist, nach der politischen Formulierung von 5 Silas als Grundlage für Freundschaft zwischen Indien und China. China hat kurz danach Indien angegriffen. Also auf jeden Fall 5 Silas ist auch für uns Buddhisten, das, da hatte ich glaube der gute Nehru recht, ist auch die Grundlage für Freundschaft zu uns selbst und auch zu den Mitmenschen. Indem wir 5 Silas üben, sollen wir uns bemühen, Freunden mit sich selbst sein und Freunden mit Mitmenschen sein. Das ist dann Weisheit. Wenn man so denkt, wird man dann sich Mühe geben, die 5 Silas richtig zu üben. Man jetzt zu den 5 Silas, jeder weiß, was die 5 Silas sind? Keine Ahnung. Dann der gute Virya, er erklärt auf fließenden Deutsch die 5 Silas. Erste ist sehr ähnlich mit allen Religionen, diese 5 Silas. Eigentlich findet man in allen Religionen, aber in buddhistischen Religionen, die Betonung ist auf Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Ja, nicht bitte. Zu töten, das erste Sila, nicht zu stehlen, nicht die Unwahrheit zu sagen, keine falsche Sexualität auszuüben. Also hier normalerweise auch keine Sexualität. Wäre Der Retreat, nach dem Retreat natürlich dann 5 Silas, jetzt wären Retreat so wie 8 Silas, kommt Abrahmacharya, nicht Kames und Michachara. Also diese Abrahmacharya, kein sexuelle, nur während Retreats. Deswegen diejenigen, die verheiratet sind, sollen sich keine Sorgen machen. Nur während der Retreat, also 10 Tage Abstinenz. Dann statt Kames und Michachara, ich sage Abrahmacharya wäre man nicht, so wie 8 Silas. Okay. Und dann? Keine Rauschmittel zu sich zu nehmen. Ja. Das ist sehr leicht. Der letzte Sila ist, damit man die vier ersten ausüben kann, indem man nicht klar ist im Geiste, wird man auch nicht die ersten richtig üben können. Und klar im Geiste sein ist die Voraussetzung für Meditation natürlich. Okay, dann nach der buddhistischen Sitte, der Laie soll sich an den Mönch wenden, indem er die Sila nehmen möchte. Warum? Weil der Mönch soll ist Vertreter von dem dreifachen Juwel. Der Buddha hat die Autorität, die Reinheit der Lehre zu behalten, der Sangha, Gemeinde von den Mönchen gegeben, indem sie Zeit und Bedingungen haben, sich völlig der Lehre, Studium der Lehre und Praxis der Lehre sich widmen. Wahre Sangha ist aber dann nur diejenigen, die das Objekt der Verwirklichung unmittelbar erlebt haben, was immer Objekt verstanden wird, Nirvana oder Soheit oder Leerheit oder was immer. Es ist die Sitte, dass die Laien dann sich wenden an den Mönch, der die dreifachen Juwel, für die Buddhisten dreifache Juwel ist ein Symbol für Verwirklichung. Buddha, Dhamma, Sangha ist nichts anderes als, das sind die Vertreter von Nirvana, von Verwirklichung. Er wendet sich mit den Worten Okasa. Okasa heißt, es ist die Gelegenheit. Die buddhistische Lehre ist die Lehre von bedingten Entstehung. Alles, was wir in der Welt erleben, auch die Nehmen von den Silas, ist von wegen Bedingungen. Ohne Bedingungen nichts kommt zustande. Deswegen fängt man mit Okasa, dann Aham, ich, Bhante, Erwürdiger, Tisaranena, Saha, mit dreifachem Zuflucht. Die Silas werden mit Zuflucht genommen. Wie ich gesagt habe, die Gemeinde ist Vertreter von dreifachen Juwel. Tisaranena Saha Panchasila Dhammam Yacham. Ich möchte die Silas nehmen, zusammen mit Zuflucht. Anukampam Katwa, bitte haben Sie Mitgefühl und geben Sie mir die 5 Silas. Dann sagen Sie bitte mit mir, Pali. Ich sage auf Pali, in dem diese Tradition besonders stark ist in den Theravada-Ländern, dann bitte wiederholen Sie dreimal. Dreimal in der buddhistischen Lehre soll zum Ausdruck bringen unsere Entschluss. Ohne Entschluss wird man nie richtig üben können. Wie ich gesagt habe, die Lehre von Buddha ist die Lehre von Selbstüberwindung. Alle Probleme, die wir jetzt haben und die wir in Vergangenheit gehabt haben und die wir in Zukunft haben werden, so die buddhistische Lehre, sind die Probleme von Ich. Wenn man kein Ich hat, hat man auch keine Probleme. Also sehr wichtig zu verstehen. Dann einfach wiederhole ich, wiederholen Sie bitte nach mir. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saha. Saha. Pancha. Pancha. Sila. Sila. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Detha. Detha. Me Bhante. Me Bhante. Dutiyampi. Dutiyampi. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saha. Saha. Pancha. Pancha. Sila. Sila. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Detha. Detha. Me Bhante. Me Bhante. Tatiyampi. Tatiyampi. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saha. Saha. Pancha. Pancha. Sila. Sila. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Detha. Detha. Me Bhante. Me Bhante. Jetzt sagen Sie bitte dreimal Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Jetzt dreifache Zuflucht. Buddhaṃ. Buddhaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Dhammaṃ. Dhammaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Sanghaṃ. Sanghaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Dutiyampi. Dutiyampi. Buddhaṃ. Buddhaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Dutiyampi. Dutiyampi. Dhammaṃ. Dhammaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Dutiyampi. Dutiyampi. Sanghaṃ. Sanghaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Tatiyampi. Tatiyampi. Buddhaṃ. Buddhaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Tatiyampi. Tatiyampi. Dhammaṃ. Dhammaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Tatiyampi. Tatiyampi. Sanghaṃ. Sanghaṃ. Saranaṃ. Saranaṃ. Gacchāmi. Gacchāmi. Sarana gamanaṃ sampūnaṃ āmabandheṃ, sagen Sie. Jetzt die dreifache Zuflucht ist vorbei. Jetzt die fünf Silas machen wir kurz. Bitte wiederholen Sie. Die Bedeutung haben wir erklärt. Panatipata, Panatipata, Veramani, Veramani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhyami, Samadhyami, Adinna, Dana, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Abrahmacharya, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Musavada, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Sura, Meraya, Majja, Pamadatana, Veramani, Sikapadam, Samadhyami. Jetzt bleibt übrig für den Mönch die Mahnung, dass bitte ohne Nachlässigkeit die sich hier und nicht nur hier, auch dann später im täglichen Leben nach den fünf Silas sich richten. Nachlässigkeit, sagt Dhammapada, ist der Weg zu Tod. Nicht-Nachlässigkeit, das heißt Achtsamkeit, ist der Weg zu Todlosigkeit. Diejenigen, die nachlässig sind, obwohl sie leben, sind schon tot. Diejenigen, die achtsam sind, die sterben nie. Dann bitte, bitte versuchen Sie jetzt in den nächsten Tagen nach der Bedeutung von diesen Dhammapada-Versen hier zu meditieren. Und die Sitzmeditation, muss man immer betonen, ist nur die Grundlage für die Gehmeditation und für alle Tätigkeiten, wie wir machen, auch Essen-Meditation, Waschen-Meditation, alles, wenn Sie wirklich großes Nutzen von dem Retreat haben möchten, dann ist sehr gut, sich bemühen, dass alles, was wir machen, wird Meditation, indem die Grundlage von Meditation und der einzige Weg, der zur Befreiung führt, ist dann der Weg von Achtsamkeit. Wenn man in den vier Körperstellungen Achtsamkeit üben kann, das heißt unaufhörlich, nur dann öffnen sich die Horizonten von Befreiung, sonst nicht. Dann wir bemühen uns, diese Retreat machen wir, Schweigeretreat, ja? Ist das so geplant? Natürlich, wenn es Regeln gibt, gibt es Ausnahmen, was wirklich sehr nötig ist. Natürlich soll man sagen, was aber nicht wesentlich ist, bitte vermeiden. Indem jetzt besonders, wir werden von Yogacara sprechen, in der Yogacara-Philosophie, alles, was durch den Worten gesagt werden kann, ist von Natur falsch, weil die Worte haben keine Eigenschaften. Das, was wirklich Eigenschaften hat, ist Wortlosigkeit. Bitte, bitte denken Sie daran. Und diese Wortlosigkeit, aber indem es wir das nur erleben können durch die Wörter, wir werden auch nicht Wörter vermeiden, aber wir bemühen uns, sie so benutzen, dass es für uns, dass uns es tiefer in die Meditation bringt. nicht, dass es uns weg von der Meditation führt. Wenn wir so machen in den nächsten Tagen, dann am 11. Juli, wenn das zu Ende geht, dann verlassen wir hier mit einem großen Herz, das sich nicht so leicht von den weltlichen Sachen erschüttern lässt. Okay, dann jetzt ist es bald 9, einige von uns sind von weit weg gekommen, bestimmt schon wieder. Dann wir übertragen Verdienst, wie üblich, und dann ruhen wir uns aus, dann morgen um 5 fängt der Retreat offiziell an mit Gongschlag. Dann natürlich diejenigen, die noch Kraft haben, können weiter meditieren. Ich selbst am liebsten meditiere. Ich stehe früher auf und meditiere dann morgens. Morgens ist die beste Zeit für Meditation. Dann, wenn Sie Kraft haben, dann versuchen Sie ein bisschen noch früher aufstehen. Und das ist die beste Zeit. Da hat man, ist Kaffee oder Tee da zur Verfügung morgens? Ja? Mach ich. Okay, dann diejenigen, die dann früher aufstehen, wird dann Kaffee und Tee zur Verfügung. Ach so, nee, noch vor 5 nicht. Für 5 mache ich das. Geht es, dass man am Abend macht und das wird dann... Das ist gar nicht warm, ne? Das bleibt nicht warm. Das ist nicht Wasserkocher. Das kann sich auch jeder selber machen. Es gibt Wasserkocher. Und gibt es Wasserkocher? Die steht bereit. Anna, prima. Dann jeder Wasserkocher und... Tee und Kaffee wird zur Verfügung für diejenigen, die früh aufstehen. Okay, dann ich mache die Übertragung am liebsten an Pali, nicht auf Chinesisch. mache ich einfache. Oder sollen wir vielleicht immer Abend Metasutta rezitieren und dann Übertragung. Die meisten von uns kennen. Dann rezitieren wir Karaniya Metasutta, dann Übertragung von Verdienst. Ja? Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamecce. Sako ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani. Santu sakoce subavoce apakkicoce salahukavutti. Santindrioce nipakoce apangabo kulesu ananugindo. Nachakundam samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum. Sukino va khimino hontu sambe satta bhavantu sukitatta. Ye kechipana bhutatti tasava thavarava anavasesa. Dighava ye mahantava majima rasaka anakatulna. Dittava ye va ditta ye chedure vasanti avidure. Bhutava sambhave siva sambe satta bhavantu sukitatta. Na paro param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi. Vyaro sana patigasanya na anyamanya sadukam micheye. Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evam pi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam mettam cha sabba lokasmin manasam bhavaye aparimanam udanga doce tiriyam ce asambhadam maveram masapattam Tittan charan nisinno va sayano va yavatassa vigatamindo Eatam satim aditteye brahman etam viharam idam ahu Ditin chanu paggama silava dasanena sampanno Kame suvineya gedhan nahi jatu gambasayyan punaretiti Etena sacheva jena hotu tejaya mangalam Etena sacheva jena na santu sabu padava Etena sacheva jena sambe roga upasamentu te Nakata yakabhutanam papa gaha nivarana Paritasa nubhave nehantu te sam upadave Yaddu nimittam avamangalam cha yocha manapo sakuna sasando papagaho adu supinam makantam buddhanubhavena vinasamento Yaddu nimittam avamangalam cha yocha manapo sakuna sasando papagaho adu supinam makantam dhammanubhavena vinasamento Yaddu nimittam avamangalam cha yocha manapo sakuna sasando papagaho adu supinam makantam sanghanubhavena vinasamento sabbe buddha balappatta pacekanam cha yambalam arahantanam cha tejena rakkam bandami sabaso So ich habe rezitiert Gebet, dass wir von Hindernissen während Retreat frei werden. Hoffentlich allmählich alle Hindernisse werden dann zu Freunden, nicht zu Feinden. Und alle meritieren viel von diesem Retreat. Und dann am Ende machen wir Punya Parinam, Übertragung von Verdienst. Akasatta Chavumatha Deva Naga Mahidika Punyantan Anumoditva Chiram Rakantu Loka Sasana Akasatta Chavumatha Deva Naga Mahidika Punyantan Anumoditva Chiram Rakantu Desana Akasatta Chavumatha Deva Naga Mahidika Punyantan Anumoditva Chiram Rakantu Tumamparam Sabitiyo Vivajantu Sabarogo Vinasatu Mate Bhavat Pantarayo Sukhi Dighayuko Bhava Bhavatu Sabamangalam Rakantu Sabadevata Sababuddhanubhaven Sabadhammanubhaven Sabasanganubhaven Sada Suti Bhavantu te devo vasatu kalene sasa sampati hotu cha pito bhavatu loko cha raja bhavatu dhammiko Okay, dann bis morgen.